Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Hand. Mein neuer Klient wollte mich unbedingt auf seinem Grundstück treffen. Es war ein kalter Wintertag mit eisigem Regen und dunkelgrauem Schneematsch auf den Straßen. Herr Urban lebte in einem alten Haus etwas abseits der Stadt. Sein Garten war ein kleiner Fleck Erde, auf dem mehrere alte Autoreifen herumstanden. Herr Urban trug keinen Turban, aber eine riesige Zobelmütze. Er zeigte auf einen unansehnlichen Baum, der von Pilzen befallen war. Da drüben habe ich sie gefunden. Heute Morgen. Oh, das war ein schöner Schreck, können Sie mir glauben. War sie vergraben oder lag sie einfach so herum? Sie lag auf der Erde. Da, direkt neben dem Baumstamm. Und Sie haben keine Ahnung, wie sie dahin kam? Nein. Gestern war sie noch nicht da. Ich gehe jeden Tag in den Garten, um die Katzen zu verjagen. Die kacken hier alles voll und graben Löcher. Und die Autoreifen? Sind das Ihre bevorzugten Haustiere? Nein, aber ich werfe nicht gerne Dinge weg. Das ganze Haus ist voll mit Zeugs. Ich brauche das einfach. Meine Mutter war auch so. Von der habe ich 3 alte Nähmaschinen geerbt. Alle defekt. Aber was soll's? Warum riefen Sie mich an und nicht die Polizei? Ich will keine Polizei auf meinem Grundstück. Und was soll ich sonst tun? Die Hand aufs Fundbüro bringen? Er hielt mir den Karton unter die Nase. Im Karton lag eine dicht behaarte Männerhand. Sie war sauber vom Arm abgetrennt worden. An einem Finger sah ich einen breiten Metallring, der wunderbar zu den Wurstfingern passte. Die Hand hatte zweifellos keinem Konzertpianisten gehört. Urban stülpte den Deckel auf den Karton. Mir ist das unangenehm. Können Sie die Hand nicht einfach verschwinden lassen? Weshalb haben Sie das nicht selber gemacht? Ich sagte Ihnen doch schon, dass es mir widerstrebt, etwas wegzuwerfen. Und wer weiß, vielleicht liegt in meinem Garten auch noch der Rest der Leiche herum. Na, dann suchen Sie mal schön. Riesig ist das Grundstück nicht gerade. Vielleicht sollten Sie es umgraben. Vielleicht wurde die Hand irgendwie konserviert und gehörte einem Bauern aus dem letzten Jahrhundert. Oder so. Hände werden nicht einfach so konserviert. Dann suchen Sie den rechtmäßigen Besitzer. Vielleicht kann man sie noch annähen. Falls der Besitzer noch ein Interesse daran hat. Wenn es nicht anders geht, dann gehen Sie meinetwegen zur Polizei. Aber schauen Sie, dass ich möglichst wenig mit Beamten zu tun kriege. Mein Vater war Polizist. Er hat mich immer in den Keller gesperrt, während er meine Mutter verprügelte. Beim Anblick einer Uniform kriege ich Schreikrämpfe. Ich versprach ihm, mein Möglichstes zu tun und ihm die Augen zu verbinden, falls doch ein Polizeibeamter sein Grundstück betreten sollte. Ich nahm die Schachtel mit der Hand liebevoll unter den Arm und fuhr mit dem Bus zurück in mein Büro. Bereits im Bus spürte ich, dass ich verfolgt wurde. Der Kerl folgte mir 2 Häuserblocks bis in einen Hinterhof. Dort stellte ich ihn zur Rede. Ich arbeite auch als Detektiv. Ich habe den Auftrag, Herrn Urban zu überwachen. Sein Arbeitgeber verdächtigt ihn zu klauen. Urban ist Chauffeur und immer wieder fehlen Möbel, die er hatte ausliefern sollen. Und weshalb beschatten Sie dann mich und nicht Urban? Ja, ich dachte, dass Sie ein Komplize von ihm sind. Du meine Güte! Sie haben wohl einen Schnellkursus mit dem Titel »Vom Idioten zum Vollidioten in 3 Tagen« absolviert. Und die Schachtel? Ist darin Verlag Diebesgut? Darf ich mal hineinsehen? Das dürfen Sie nicht. Und jetzt hauen Sie ab, sonst rufe ich Frau Mosimann. Wer ist Frau Mosimann? Meine neue Nachbarin. Sie verspeist täglich 2 Männer und sondert sie umgehend wieder ab. Ich habe keine Angst für Frauen. Sie haben es nicht anders gewollt. Frau Mosimann! Ich komme! Das darf doch nicht wahr sein. Der Kerl rannte so schnell er konnte. Frau Mosimann, die es von der Postur her mit jedem Sumo-Ringer aufnehmen konnte, hüpfte überraschend elegant aus dem Haus auf mich zu. Ich erklärte ihr die Situation und übergab ihr den verabredeten 100er für Notfälle. Sie und ihr nicht minder voluminöser Mann wohnten im Haus gegenüber und freuten sich über kleine Gefälligkeiten, die sie ihren Nachbarn angedeihen konnten. Ich ging in mein Büro und traf auf eine Frau in einer dicken Lederjacke. Ich glaube, Sie haben etwas, das mir gehört. Und was könnte das sein? Schönheit, Intelligenz und Reichtum? Oder haben Sie es auf meine Nieren abgesehen? Die habe ich bereits der Katze einer Nachbarin vermacht. Sie wissen genau, was ich meine. Es liegt in der Schachtel. Interessant. Haben Sie heute Morgen Ihre beiden anderen Hände rasiert? Sie sehen so anders aus als das, was hier im Karton liegt. Die Hand gehört mir. Geben Sie sie her. Sie sind die erste dreihändige Frau, die mein Büro betreten hat. Falls Sie sich weigern, mir die Hand zu übergeben, kann ich für nichts mehr garantieren. Sie schloss ihre Augen zu kleinen Schlitzen und blitzte mir böse Blicke zu, die mich aber nicht aus der Ruhe brachten. Ich warf die Frau aus meinem Büro und verriegelte die Tür. Dann wandte ich mich der Hand zu. Ich schaute mir den Ring etwas genauer an, konnte aber keine Brillanten erkennen. Wem auch immer die Hand gehört hatte, es war keine schöne Hand. Aber sie war offenbar auch jetzt noch beliebt. Und welche abgehackte Hand konnte das schon von sich behaupten? Mein Klient war gerade dabei, zwei neue abgefahrene Reifen in seinem Garten zu deponieren, als ich ihm meine Aufwartung machte. Er zeigte auf eine Schaufel, die herumstand, und hielt mir seine von Schwielen übersäten Hände hin. Unmöglich, in dem harten Boden zu graben. Ich habe alles abgesucht, mehrmals. Es gibt keine zweite Hand. Auch keine anderen Körperteile in meinem Garten. Das ist doch immerhin etwas. Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Haus und Ihr Garten beobachtet werden? Ja, aufgefallen ist gut. Die Frau war heute Mittag hier. Sie hat behauptet, dass die Hand ihrem Freund gehört. Einem Delta-Segler, der abgestürzt ist. Das wäre immerhin eine Möglichkeit. Dann müsste der Rest aber auch noch herumliegen. Ach was, Delta-Segler im Winter, bei diesem Wetter, da sieht man doch gar nichts. Und überhaupt, Delta-Segler segeln nicht über die Stadt. Hat die Frau gesagt, wie ihr abgestürzter Freund hieß? Nein. Ich sagte ihr, dass ich die Hand nicht mehr besitze. Wussten Sie, dass Ihr Arbeitgeber Sie beschatten lässt? Das ist ein guter Scherz. Aber für Scherze bezahle ich Sie nicht, Maloney. Sie sollen mir Scherereien ersparen. Scherereien und Frauen wie die mit der Lederjacke. Fast 70 Jahre habe ich es geschafft, diesen Emanzen aus dem Wege zu gehen. Er sagte mir, dass er seit 2 Jahren pensioniert war und deshalb keinem Arbeitgeber mehr Dinge klauen könne. Ich ging zurück in mein Büro, brachte die Hand in einem Bankschließfach unter und besuchte anschließend die Polizei. Ist Ihnen langweilig, Maloney? Oder möchten Sie bei uns als Schreibkraft beginnen? Wir suchen nämlich jemanden. Wir haben an einen rüstigen Rentner gedacht. Das wäre doch genau das Richtige für Sie. Es erstaunt mich nicht, dass Sie im ganzen Präsidium niemanden finden, der das Alphabet beherrscht. Glücklicherweise können Sie wenigstens eine Leiche von einem Politiker unterscheiden. Sonst würden plötzlich alle Stadträte bei Ihnen in der Kühlkammer liegen. Apropos Leiche, Maloney, wir haben eine gefunden. Ziemlich mysteriöse Angelegenheit. Die Trümmer eines Privatflugzeuges wurden außerhalb der Stadt in einem Wald gefunden. Im Wrack fand man nur eine Leiche. Sagt Ihnen der Name Boromi etwas? Warten Sie mal. Klingt irgendwie südländisch. Vielleicht eine neue Zitrusfrucht. Stefano Boromi. International gesucht. Soll Mitglied der Caso Nostro oder Coso Nostra oder wie das heißt sein. Mafia! Maloney! Seltsam ist, dass der Leiche eine Hand fehlt und nirgends in den Trümmern eine Hand gefunden wurde. Boromi war so etwas wie der Schatzmeister der Cosa Nostradamus oder wie das heißt. Ich bedankte mich für die Auskunft und dachte an das Schließfach. Besser konnte die Hand eines Schatzmeisters nicht aufbewahrt werden. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, besuchte ich eine Frau, die dafür bekannt war, alle Mafiagrößen entweder persönlich zu kennen oder zumindest mit allen einmal telefoniert zu haben. Sie hatte darüber ein fürchterliches Buch geschrieben und drohte mir damit, mir ein Exemplar mit Widmung zu schenken. Ich kann Ihnen alles über Boromi sagen. Ich habe einmal mit ihm gegessen. Es war vorzüglich. Schon gut, Frau Mafia. Heißen Sie eigentlich tatsächlich so? Ja, aber selbstverständlich. Deshalb wollte ich doch auch meinen Stammbaum zurückverfolgen. So kam ich auch auf die Idee, mich mit der Mafia zu beschäftigen. Wissen Sie, ich glaube, dass der Begriff Mafia von meiner Familie abgeleitet wurde. Das muss vor 300 Jahren geschehen sein. Möchten Sie Bilder meiner Ahnen sehen? Danke, aber so etwas überlebe ich nicht auf nüchternen Magen. Wir könnten essen gehen. Ich kenne da ein Lokal, das ist voll von amüsanten Mafiosi. Ich bin nur an Boromi interessiert. Ach, Boromi ist langweilig. Er soll vor 2 Jahren ein paar Millionen unterschlagen haben und damit abgehauen sein. Aber niemand weiß, wo das Geld steckt. Boromi ist tot. Man hat seine Leiche in einem abgestürzten Privatflugzeug gefunden. Tatsächlich? Und wo ist die Leiche jetzt? Weshalb interessieren Sie sich dafür? Boromi hat in einem Interview behauptet, dass er die Beschreibung des Versteckes auf seinem Körper trägt. Vielleicht ist er tätowiert. Ich erzählte ihr nichts von der Hand. In meinem Büro schaute ich mir im Fernsehen eine Sendung über aussterbende Tiere an. Danach genehmigte ich mir einen guten Schluck und freute mich über meine beiden Hände. Nur wenig später erhielt ich Besuch. Die Frau in der Lederjacke hielt mir eine Luga vor die Nase. Es war kein besonders erfreulicher Anblick. Her mit der Hand. Ich habe Sie gewarnt. So spät wurde ich noch nie um meine Hand angehalten. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Ich saufe Ihnen den ganzen Haushalt leer und betrüge Sie mit Ihrer Mutter, wenn es sein muss. Hören Sie auf mit dem Quatsch. Ich will die Hand. Sonst lege ich Sie um. Sie wären nicht der Erste. Toll haben Sie das gesagt. Aber hinter Ihnen steht noch einer mit einer Waffe. Ich glaube, sie ist auf Ihre Wirbelsäule gerichtet. Auf solche Anfängermätzchen falle ich nicht herein. Das hatte sie nun davon. Hinter ihr stand tatsächlich ein Mann mit einer Waffe. Es war der Kerl, der sich als Detektiv ausgegeben hatte. Die Frau in der Lederjacke kippte nach vorne in meine Arme. Der Schütze haute sofort wieder ab. Ich hatte keine Lust, ihm nachzurennen und Zielscheibe zu spielen. Die Frau war an der Schulter verletzt und wurde von 2 netten Polizisten ins Krankenhaus eskortiert. Ich legte mich hin und träumte von einer Hand, die einsam durch Wälder wanderte und schließlich von einem Fuchs gejagt wurde. Als ich wieder erwachte, stand mein Klient zusammen mit Frau Mafia in meinem Büro. Ich habe es mir überlegt, Herr Maloney. Ich möchte, dass Sie die Ermittlungen einstellen und mir die Hand zurückgeben. Wieso? Möchten Sie damit in den Organhandel einsteigen? Die Hand lag auf meinem Grundstück. Ich betrachte sie als mein Eigentum. Das würde Herr Boromi aber gar nicht gerne hören. Herr Boromi ist tot. Er benötigt die Hand nicht mehr. Vielleicht gibt es Erben, die ein Anrecht auf die Pfote haben. Aber was soll das, Maloney? Ich bezahle Ihnen 5.000 für die Hand. 5.000? Dann ist die Hand also der Schlüssel zu den versteckten Millionen? Schon möglich. Das geht Sie doch gar nichts an. Herr Urban hat mich beauftragt, die Hand zu untersuchen. Ich kenne mich aus mit Händen von Mafiosi. Ich weiß, Sie haben schon mehrere verspeist. Jetzt reicht es aber. Geben Sie die Hand her, Maloney. Sie ist nicht hier. Es nützt also auch nichts, wenn Sie mich niederschlagen oder erwürgen. Niemand hat von so etwas geredet. Ich habe noch nie einen Mann getötet. Wenigstens nicht absichtlich. Die beiden verließen mein Büro erst, als ich ihnen versprochen hatte, dass ich ihnen die Hand in 4 Stunden übergeben würde. Natürlich dachte ich keinen Moment daran. Nach 3 Tassen starken Kaffees besuchte ich den eifrigsten Beamten der Stadt. Er war gerade beschäftigt. Deshalb musste ich mit dem überflüssigsten Beamten der Stadt vorlieb nehmen. Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren, Maloney. Diese Frau, die wir verhaftet haben, bestreitet zwar, einen Namen zu haben, aber ansonsten hat sie alles zugegeben. Toll. Und was hat sie zugegeben? Die Mitschuld am Niedergang des Dollars. Nach dem, was wir bisher in Erfahrung bringen konnten, muss sich die Sache wie folgt abgespielt haben. Also, dieser Büro Romiro, oder wie er heißt, also der war Mitglied der Mafia. Üble Sache, Maloney. Boro-Dings hat Mafiagelder unterschlagen und ist untergetaucht. Ein paar Mafiosi haben zusammen mit der jungen Frau diesen Boro, wie heißt er doch gleich, in einem Flugzeug entführt und gefoltert. Die Frau behauptet, dass Boro, Sie wissen schon wer, zugab, das Versteck der Millionen in seinem Ring eingraviert zu haben. Also hackten sie ihm einfach die Hand ab. Die Entführer sind danach mit Fallschirmen abgesprungen. Dabei ging die Hand verloren. Das unpilotierte Flugzeug landete unsanft in einem Wald. Ein Wunder, dass es nicht explodierte. Die Frage, die uns natürlich beschäftigt, ist, wo steckt Boromis Hand? Gratuliere. Sie wissen jetzt immerhin, wie der Kerl tatsächlich hieß. Aber natürlich weiß ich das. Boromiso ist doch kinderleicht. Ich bedankte mich für die aufschlussreichen Erläuterungen und ging zu meiner Hausbank. Die Frau am Schalter musterte mich wie einen Bankräuber, als ich ihr sagte, dass ich zu den Schließfächern wollte. Erst der Schlüssel überzeugte sie. Unten angekommen, stellte ich fest, dass mir ein Angestellter diskret gefolgt war. Ich öffnete die Schublade und ließ ihn demonstrativ am Inhalt teilhaben. Igitt, ist die echt? Gefälschte Hände kommen mir nicht unter. Ist sie wertvoll? Wie man's nennt. Schätzungsweise ein paar Millionen. So viel? Ist das die Hand von Picasso oder so? Haben Sie ein Stück Seife? Wollen Sie die Hand etwa waschen? Aber klar doch. Genügt Kernseife oder soll ich meine Hautlotion aus der Garderobe holen? Der Kerl witterte bereits eine lukrative Vermögensverwaltung und benahm sich deshalb wie ein Verliebter vor der ersten Liebesnacht. Er hätte für mich vermutlich auch die Seife aus Claudia Schiffers Bad geklaut. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich den Ring vom Finger abstreifen konnte. Der Bankangestellte schaute mir dabei zu und wunderte sich darüber, dass ich ihm den Auftrag gab, die Hand, fein säuberlich verpackt, ans Polizeipräsidium zu schicken. Als ich in meinem Büro die Inschrift auf der Innenseite des Ringes entziffert hatte, machte ich mich auf den Weg und landete auf einem kleinen, verlassenen Bauernhof. Ganz so verlassen war er allerdings auch nicht. Ich wusste, dass Sie die Hand und den Ring haben. Wo ist das Versteck? Gute Frage. Offenbar wissen Sie es bereits, sonst wären Sie nicht hier. Ich bin Ihnen gefolgt. Ich habe viele Gesichter. Niemand beschattet so gut wie ich. Und weshalb haben Sie nicht Boromi beschattet? Wäre doch einfacher gewesen. Damals wusste ich noch nichts von den Millionen. Ich bin einer der Entführer. Ich war im Flugzeug. Kommen Sie schon. Was genau steht auf dem Ring? Scheiße. Was soll das? Auf dem Ring steht die Adresse dieses Gehöftes und das Wort Scheiße. Und was soll das bedeuten? Er schaute sich um und verstand. Ich folgte ihm zur Jauchegrube. Er hob mühselig den Deckel hoch und schaute hinein. Ich brauchte nicht fest zu stoßen. Der Kerl verschwand jammernd in der stinkenden Grube. Wenig später wurde er von der Feuerwehr bewusstlos geborgen. Ein paar Männer mit Gasmasken und speziellen Anzügen seilten sich in die Grube ab und stießen auf ein paar Goldbarren. Schließlich fand man in einer zugeschweißten Metalltruhe auch noch eine Menge Bargeld. Da soll noch einer sagen, dass Geld nicht stinkt. Dieses stank jedenfalls bestialisch. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Hand,